einen Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Solange sehen wir das ganz lässig. Mit Fun und Freunden ist das eh nicht so stressig, klar. Man hat als Teenie auch mal hart, aber büffeln blieb auch Einstein nicht der Spaß. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ja, ja, ich weiß, ihr denkt so ein Scheiß. Der Typ kann nicht mal zwei und zwei addieren, der wird das nie kapieren. Doch ich will alles, wirklich alles zum Vergleich. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Selbst Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Denn alles ist da, alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal scheißegal. Selbst Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Total genial. Relativ egal sind mir auch die Typen da oben, weil ich die gar nicht brauch, denn ich rauch ihre Tipps in der Pfeife, weil ich den Kram nur mit Grips begreife. Greife ich zu Reagenzglas und Gasbrenner. Gibt das bestimmt einen Riesenspaß, und wenn mal was schief geht, ist das auch nicht schlimm, denn ich weiß, dass meine Eltern gut versichert sind. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ja, ja, ich weiß, ihr denkt so ein Scheiß. Der Typ kann nicht mal zwei und zwei addieren, der wird das nie kapieren. Doch ich will alles. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal scheißegal, selbst ein